Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Morgen. Tag, Herr Doktor. Tag, Bobovic. Auch schon aus dem Bett gefunden? Was meint der mit auch schon? Sigurd ist seit einer halben Stunde da. Ist mit dem Boot rausgefahren und hilft die Leiche bergen. Er macht eine Spazierfahrt auf den Main, würde ich sagen. Ich sehe mir mal an, was die uns Schönes mitbringen. Wir kommen gleich nach. Frau, du darfst ihn nicht so hängen lassen. Durch Leistungsbereitschaft und Einsatzfreude empfiehlt sich Sigurd unserem Vorgesetzten. Was hast du seinem Beurteilungsvorteil, stimmt? Seit Wochen nutzt er jeden Konkurrenzvorteil, den er kriegen kann. Was willst du mir eigentlich vorwerfen? Mehr als malochen kann ich auch nicht. Polizeiarzt werden Hauptkommissar Müller. Bitte an Bord kommen zu dürfen. Ja, heuer, Herr Doktor. Hier, nehmen Sie meine Hand. Nicht in den Bach fallen, der ist nass. Ja, danke schön. Na also, da ist er ja. Sieht gut aus für eine Wasserleiche, oder? Zu gut. Er liegt noch nicht lange drin. Vielleicht ist er gar nicht ertrunken. Was fummeln Sie denn an seinem Hals rum? Ich betaste die Nackenwirbel. Ja, eindeutig. Genickbruch. Vielleicht war er schon tot. Die Strömung hat ihn als Leiche gegen eine Ufereinfassung geknallt. Ja, warten Sie mal, es sind noch einige Rippen eingedrückt. Augenblick, ich muss das Hemd aufmachen. Also, ich helfe Ihnen. Na, das Hemd brauchen wir sowieso nicht mehr. Danke. Sehen Sie das? Eingedrückter Brustkorb. Mhm. Als ob er unter ein tonnenschweres Gewicht geraten wäre. Und ein Auto zum Beispiel. Ja, wie sieht's aus, Sigurd? Hallo, morgen, Borowik. Tag, Anne. Ich komme auch rüber zu euch. Genickbruch und eingedrückter Brustkorb. Überfahren und in den Fluss geworfen. Es wäre dann wohl Unfallflucht. Die Fälle liebe ich. Man sucht keinen Mörder, sondern ein armes Schwein, das um seinen Führerschein und seine bürgerliche Reputation zittert. Also ich dränge mich nicht vor, Borowik. Den Fall kannst du haben. Bis einschließlich 30. Juni entscheidet bei uns immer noch Hagen Radke, wer einen Fall bearbeitet, oder? Ich will doch bloß gefällig sein. Bin mich überzeugt. Noch bist du nicht Hagens Nachfolger, Sigurd. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Komm ich denn jetzt hier rüber? Warten Sie, ich helfe Ihnen, Doktor. Danke, Herr Müller. Übrigens, hier habe ich seine Brieftasche. Wer von den Herren fühlt sich denn jetzt zuständig? Ach, die Herr Borowik. Bitte, von mir aus. Er heißt Dolph Steurer, 33 Jahre alt. Pass ist in München ausgestellt. Auch das noch. Leute, ich verdrück mich. Um 10 habe ich einen Gerichtstermin. Bitte nehmen Platz. Sigurd, du hast anlässlich meiner Versetzung zum BKA einen Brief an unser aller ehrenwerten Chef geschrieben. Entschuldige, ist dir das jetzt unangenehm, dass ich es in Gegenwart von Borowik... Nein, überhaupt nicht. Wieso denn? Das kann jeder wissen. Borowik, ich habe dem Chef geschrieben, dass ich dich nicht für den geeigneten Nachfolger eines Hagen Radke halte. Wusste vorher gar nicht, dass du mich so ästimierst, lieber Sigurd. Aber dankeschön. Ja, du hast Borowik immer bevorzugt. Und ich meine ganz einfach, dass die Vetternwirtschaft in dieser Mordkommission mit deinem Weggang auch mal ein Ende finden muss. Wie bitte? Ich habe einen Dienstjahr mehr als Borowik und den gleichen Rang. Warum soll ich denn das nicht laut sagen? Nach Lage der Dinge habe ich dem Chef geraten, zunächst keinen von euch auf meinen Stuhl zu setzen. Ihr werdet die Mordkommission zunächst gemeinsam leiten. Und entweder ihr vertragt euch ihr Pfeifen oder der Chef setzt euch einen Dritten von außerhalb vor die Nase. Wer das will, der kann es haben. Und vom Bundeskriminalamt herüber werdet ihr mich laut lachen hören. Ja, seid ihr denn überhaupt noch zu retten? Na also. Greiling Textilwerke, Zweigwerk Offenbach, da ist es. Kein Wachmann am Tor. Warum auch? Dürfte eine recht kleine Klitsche sein. Deutsche Textilien haben es schwer auf dem Markt, habe ich gehört. Hauptverwaltung lese ich da drüben. Ganz schön proper. Gar nicht so klein. Mhm. Ja, dann wollen wir mal. Von der Kriminalpolizei. Hauptkommissar Borowik, Mordkommission. Und das ist meine Kollegin Frau Brück. Guten Tag. Es tut mir leid, dass wir Sie mitten in der Arbeit stören. Ja, bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Es geht um einen Herrn Steurer, wohnhaft in München. Herr Steurer, das ist einer von unseren Fahrern. Ja, das steht in seinen Papieren. Aber er wohnt in München und nicht in Offenbach. Trotzdem ist er mein Angestellter. Was ist mit ihm? Wieso wohnt er in München? Was hat er ausgefressen? Also, okay, das ist leicht erklärt, Herr Borowitsch. Herr Borowik, die Greiling-Textil besteht aus zwei Komplexen. Da ist der Fabrikationsbetrieb in München und unser Distributionsbetrieb. Wir produzieren hier nur noch wenig. Wir fungieren hauptsächlich als Großhandel für Norddeutschland. Aber draußen lese ich Hauptverwaltung. Ja, ich manage beide Betriebe. In München sitzt selbstverständlich noch ein technischer Direktor. Sie sind also nicht der Eigentümer? Nein, es gibt zwei Eigentümerinnen. Das ist Mutter und Tochter sind es. Mit der Tochter bin ich verheiratet. Und Dolf Steurer? Ein Werksfahrer, Herr Borowik. Mhm. Er liefert die Ware aus München hier an. Wir verteilen sie dann weiter an die Einzelhändler. Wann haben Sie Herrn Steurer zum letzten Mal gesehen? Ist er tot? Unter ein Auto gekommen. Ach so. Unfall. Ah ja, ich dachte im ersten Moment schon... Kein gewöhnlicher Unfall, Herr Haug. Man hat ihn anschließend in den Main geworfen. Also, verstehe, das ist ja schrecklich. Ja, also, er ist gestern Mittag hier angekommen. Die genaue Zeit lässt sich sicher sehr leicht feststellen. Er hat abgeladen und dann ist er anschließend nach München zurückgefahren. Oder vielleicht hat er sich auch hier schlafen gelegt, je nachdem. Wie viele Stunden er schon auf der Liste hatte. Wo schlief er immer, wenn er nicht gleich wieder wegfuhr? Die Fahrer, die schlafen alle in ihren LKWs. Das kostet sie nichts. Also nee, dass ich das verpasst habe. Zum Schluss haben sie alle unter dem Tisch gelegen und so ein Tag, so wunderschön wie heute geblüht. Ja, Mann, und deine Frau ist gut drauf? Du, sie sagt, sie hat sich nie besser gefühlt. Und dem Kind fehlt auch nichts. Dem Kind fehlt nur ein Zentimeter, dann wär's ein Junge. Guten Tag. Mein Name ist Borow, die Kriminalpolizei. Das ist meine Kollegin Anne Brück. Tag. 50 Stück da. Kommen! Sind Sie da, Herr Graser? Wieso? Sie haben gestern einige Biere ausgegeben. Das erste Kind darf man doch feiern, oder? 50 Stück Damenbläser! Ja, Augenblick. Ich muss übernehmen. Also mal, trinkt der Herr Graser gern ein? Als Fahrer keinen Tropfen. Wo waren Sie gestern? Auch auf der Vaterfete? Ach, leider nicht. Ich habe meinen freien Tag gehabt. So, ich wäre dann soweit, Helga. Kann ich quittieren? Hier. Mhm. Herr Grasam, die Kollegen sagen, es ist sehr viel getrunken worden gestern. Erst das Bier und dann auch noch eine ganze Flasche Cognac. Was wollen Sie eigentlich? Es ist gleich Feierabend. Fahren Sie die Ladung heute noch aus? Die bleibt über Nacht in der Garage. Was machen Sie jetzt? Heimfahren. Wo haben Sie Ihren PKW stehen? Unter dem offenen Schutzdach, wie gestern? Ich bin mit der Straßenbahn da. Wir fahren Sie nach Hause, Herr Grasam. Ist Ihnen doch recht. Sieht alles so neu aus, Herr Grasam. Wollen Sie ein Bier? Gegen ein Bier habe ich nichts einzuwenden. Nach einem Bier kann ich immer noch fahren. Kein Problem. Sie auch eins, Frau Brück? Im Moment nicht. Wo steht denn eigentlich Ihr Wagen? Ich habe einen Platz in der Tiefgarage. Wann sind Sie denn hier eingezogen? Dürfen wir uns ein bisschen umsehen? Sie machen ja doch, was Sie wollen. Ja. Was zahlen Sie für diese Wohnung? Mit Heizung, Tiefgarage, 1020. 1020 Mark. Gut, ist aber gemütlich hier, die Essecke. Und auch neu. Wir haben auf das Kind gespart. Was verdienen Sie in so einem Monat? Kommt auf die Überstunden an. Bis zu 3000 auf der Hand. Da kloppen Sie aber viele Überstunden. Was wollen Sie eigentlich von mir? Das wissen Sie doch, Herr Grasam. Mann! Ich verstehe ja, was Sie bedrückt. In ein paar Tagen kommt Ihre Frau aus der Klinik und bringt das Kind mit. Sie müssen sich den Stein von der Brust wälzen, sonst erdrückt er Sie. Von Ihren Kollegen haben auch ein paar viel getrunken. Natürlich nicht alle. Einige sind nüchtern geblieben, um die anderen nach Haus zu fahren. Erinnern Sie sich überhaupt noch an gestern Abend? Selbstverständlich. Ihre Kollegen waren sehr erschrocken, als auf einmal Ihr Wagen zum Tor rausbrauste. So blau war ich auch wieder nicht. Warum haben Sie den Kollegen dann vorher versprochen, nicht selber zu fahren? Und warum haben Sie es dann trotzdem getan? Wir möchten gern wissen, wo Sie Herrn Steurer überfahren haben. Können wir Ihren Wagen sehen? Das ist mein Stellplatz. Und wo ist der Wagen? Den habe ich zum Waschen gebracht. Wann? Heute früh. Heute früh? Sie haben Ihren Wagen vor der Arbeit zum Waschen gebracht, haben ihn dagelassen und sind mit der Straßenbahn bis raus zum Gewerbegebiet gefahren? Der Wagen soll sauber sein, wenn ich meine Frau aus der Klinik abhole. Und das Kind. Ich denke, Ihre Frau hat es gestern entbunden. Richtig. Dann wird sie doch heute nicht schon entlassen. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert. Sie will heim, sagt sie. Sie haben den Arzt nicht gefragt, wann er sie entlässt? Sie hat gesagt, so lange bleibt sie nicht. Also bitte geben Sie mir Ihren Wagenschlüssel, Herr Grasam. Der steckt. Anne. Der Wagen wird beschlagnahmt. Die Spurensicherung muss ran. Vielleicht finden wir noch was. Trotzdem Grasams vorsorglicher Wäsche. Ja? Ah, Boro, komm rein. Na, was sagt Greiling? Greiling? Ach so, der Chef. Ja, komm, setz dich doch. Danke. Der heißt Haug und hat nichts damit zu tun. Ein Werksfahrer ist es gewesen. Herbert Grasam, 28, verheiratet, gestern Vater geworden. Da ist er gleich so erschrocken, dass er einen Kollegen überfährt und in den Main schmeißt? Soll vorkommen, sowas. Aber bei Grasam ist es nicht der Schrecken gewesen, sondern die Freude. Wie bitte? Eine ganz arme Sau, wenn du mich fragst. Verdient mit Überstunden 3000 netto. Ist doch nicht so schlecht. Und spart auf ein Kind. Und als seine Frau im 5. Monat ist, ziehen sie in eine Neubauwohnung um. 3 Zimmer, Küche, Bad. Und dann kommt die frohe Nachricht aus der Klinik und was macht der? Er säuft sich einen an und überfährt Dolph Steurer. Und stell dir mal seine Lage vor. Naja, Führerschein weg. Das muss sein erster Gedanke gewesen sein. Führerschein weg heißt Job weg. Also hat er den Unfall vertuscht. und einen Mord vorgetäuscht. Was? Einen Mord vorgetäuscht, um einen Unfall zu vertuschen? Also du, das klingt aber schon ein bisschen sehr verrückt. So war es. Du hättest ihn hören sollen. Lauter ausweichende Antworten. Hast du heute noch was? Heute nicht. Aber morgen, das heißt, wenn du bereit bist, eventuelle Restermittlungen an Sigurd abzugeben. Ein herrlicher Jugendstil-Altbau. Was haben Sie dafür hinblättern müssen? Ich weiß gar nicht, ob denen das Haus überhaupt gehört. Ich denke, Borowik hat den Fall recherchiert. Fang nicht wieder an zu stänken. Als Unternehmer werden Sie doch nicht so blöd sein und einem Vermieter Geld in den Rachen werfen. Keine Angst, bitte. Anka ist sehr lieb, nur verspielt. Ah, guten Abend. Ach, hey, nicht so wild. Mein Anzug ist frisch gereinigt. Pfui, Unsinn. Es ist nur Kontaktbedürfnis von ihr. Entschuldigen Sie bitte. Er hat einen größeren Kopf als du, Sigurd. Diese Doggen, die machen schon Eindruck. Wenn die sich aufrichten, das... Frau Haus? Ja? Hauptkommissar Müller von der Kripo. Und meine Kollegin Frau Brück. Wir hätten gern Ihrem Mann nochmal gesprochen. Oh je, jetzt noch. Er hat sich gerade erst umgezogen. Oh, das stört uns nicht. Meine Mutter ist auch eben angekommen aus München. Also gut, Augenblick bitte. Ruhig, Anka. Der Mutter gehört das Münchner Werk. Frau Irmela Greiling, verwitwet, aber erst Anfang 50. Konferenz der Firmeneigentümer. Hm? Was heißt? Bitte, treten Sie doch näher. Ah, wie schön. Herrlich warm haben Sie es. Ja, man kann es schon wieder brauchen. Meine Mutter, Frau Greiling. Guten Abend. Mein Mann kennen Sie. Ja, Sie sind aber nicht der Herr von Neulich. Die Dame erkenne ich wieder. Namen, Frau... Frau Brück, ja. Herr Haug, was uns immer noch beschäftigt, ist der Ort, an dem Herr Steurer zu Tode kam, sagen wir mal. Den Zeitpunkt können wir schon eingrenzen, zwischen 17 und 18 Uhr. Aber wo hat Herr Steurer sich da aufgehalten? Ja, ich kann Ihnen leider nur sagen, dass er gegen 15 Uhr in meinem Büro war. Was wollte er von Ihnen? Die Lageristin hatte frei, da habe ich die Übernahme der Fuhre selber quittiert. Ah, und Steurer verließ Ihr Büro? Na, häuslich niedergelassen hat er sich nicht. Entschuldigen Sie, ich gebe gern flapsige Antworten. Aber Sie meinen natürlich den Zeitpunkt. Also, 10 Minuten später hat er mich verlassen. Herr Haug, niemand hat Herrn Steurer nach 15 Uhr aus Ihrem Büro herauskommen sehen. Laut Polizeiarzt ist Herr Steurer von einem Auto überrollt worden, bevor man ihn in den Main warf. So ist das gewesen? Ja, Frau Greiling. Leider. Hat er noch gelebt? Kaum. Sein Genick war gebrochen. So hat man ihn zugerichtet und dann in den Fluss... Ach. Mein Gott. Er war so ein schöner Kerl. Sie nehmen ja einen sehr starken Anteil an diesem Mann. Mein verstorbener Mann hat ihn noch selber eingestellt. Und sowas verbindet. Ja, ich muss los. Bringst du mich zur Tür, Mutti? Auf Wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich nicht länger bleiben kann, aber ich muss ein Seminar bremsen. Kommst du, Mutti? Ja, mein Kind. Meine Reisetasche steht noch im Flur. Ich bring's ins Gästezimmer, da kannst du auspacken und es dir bequem machen. Tja. Ein Seminar bremsen, was meint Ihre Frau damit? Das haben wir auf der Polizeischule auch gesagt. Sie leitet das Seminar. Ja, sehr richtig. Bei welchem Professor? Früher bei mir. Dann haben wir geheiratet und die Rollen getauscht. Sie hat meinen Job an der Uni übernommen und ich ihren hier im Werk. Mhm. Das ist eine Sache des Interesses. Mich hat mir das praktisch fasziniert, sie mir die Theorie. Ja, sowas gibt's. Ja, Herr Haug, muss ich jetzt Herr Professor sagen? Nein. Also die zweite Frage ist, wer hat Steurer angefahren? Und da richtet sich unser vorläufiger, aber nicht unbegründeter Verdacht zunächst gegen ein Mitglied Ihrer hiesigen Belegschaft. Das ist sehr entsetzlich. Aber immer wieder komme ich auf die Frage Nummer eins zurück. Die Frage nach dem Tatort. Genau. Wo hatte Ihr Herr Gralsam überhaupt die Möglichkeit, oder das Pech, ja, Gralsam, den armen Steurer zu überfahren? Sie haben eben Gralsam gesagt? Ja, Überrascht Sie das? Das ist ein Spitzenfahrer ist. Das ist ein absolut korrekter Mann. Aber zwischen 17 und 18 Uhr sturzbesoffen. Das ist ja das. Also ich habe ihm noch eingehämmert, er soll ja sein Auto stehen lassen. Ich hätte ihn ja selber heimgebracht. Das haben Sie ihm angeboten? Ja, wenn ich es Ihnen sage. Er selber hat es nicht erwähnt. Nee, er wird sich schämen. Aber trotzdem, das ist schauerlich. Na, tragisch eher. Es ist mir so schwer verständlich, Herr Haug, dass Steurer sich um 15 Uhr von Ihnen verabschiedet und dann um, sagen wir, 17.30 Uhr ausgerechnet von seinem Kollegen überfahren wird. Ich verstehe Sie nicht. Also Steurer kann auf dem Werksgelände nicht gewesen sein, sonst hätte irgendwer ihn gesehen. Ja, da wird er schon in der Stadt gewesen sein, als er gerade vor den Kühler lief. Was, ein Kollege dem anderen? In der großen Stadt, wo so viele Fahrzeuge unterwegs sind? Wieso halten Sie das für unwahrscheinlich? Na, Sie nicht, Herr Haug. Viel wahrscheinlicher ist es natürlich, dass Steurer dort überfahren wurde, wo er ohne weiteres einem Kollegen bzw. dessen PKW begegnen konnte, nämlich auf dem Werksgelände. Aber Sie sagen, dort war er nicht. Ich sag das, wieso denn? Sie behaupten das. Der Reichtum der Nationen entsteht laut Adam Smith dadurch, dass man ihn gerade nicht plant. Jeder Einzelne sucht im Wirtschaftsleben nur seinen eigenen persönlichen Wohlstand. Und eben durch diese freie Konkurrenz, also ungewollt und sozusagen hinter dem Rücken der Einzelkonkurrenten, entsteht der öffentliche Reichtum. Was machen Sie denn hier? Ich muss unbedingt sprechen. Für den Betrieb ist mein Mann zuständig. Ich rede ihm nicht rein. Es geht nicht um den Betrieb, es geht um Ihre Mutter. Was haben Sie mit meiner Mutter zu tun? Ich soll Steurer überfahren haben. Und das stimmt auch. Es stimmt? Aber er war schon tot. Kommen Sie, wir gehen in mein Zimmer. Sie müssen sich der Polizei stellen, Herr Gralsam. Ich bin jetzt wieder nüchtern. Ich kann wieder klar denken. Mein Wagen hat eine Art Wellenbewegung gemacht, wie wenn man über einen Bordstein poltert. Der Steuerer hat schon am Boden gelegen. Verstehen Sie, sonst hätte er ja auch geschrien oder sich sonst wie bemerkbar gemacht, als ich losgefahren bin. Wo soll das gewesen sein? Bei den Stellplätzen. Zuerst ist er umgebracht worden. Dann hat man ihn abgelegt. Unter meinen Wagen geschoben, dass ihn keiner sieht. Und wie ich rangiere, ist es passiert. Zunächst haben Sie die Schuld ja wohl nur bei sich gesucht. Sonst hätten Sie die Leiche nicht in den Fluss... Das war scheußlich grausam. Ekelhaft. Ich war blau und in Panik. Aber jetzt bin ich die Ruhe selber. Ich muss Ihre Mutter sprechen. Meine Mutter hat absolut nichts damit zu tun. Die war in München. Sagen Sie. Werden Sie nicht unverschämt. Die Irmela, die hat Bock auf mich, hat der Steuerer gesagt. Er war mein Kumpel. Verlassen Sie sofort dieses Zimmer. Die Wahrheit wird man doch noch sagen dürfen. Die hat Bock auf mich. Und jetzt muss sie mich heiraten. Ich höre wohl nicht richtig. Das hat er gesagt. Meine Mutter heiratet doch keinen Werksfahrer. Warum sollte sie? Wenn sie ihn gern hat. Ich finde diese Diskussion unmöglich. Er hat gesagt, die muss mich heiraten oder ich lasse den ganzen Betrieb hochgehen. Oh, das ist absurd. Und jetzt ist er tot. Jetzt habe ich dich so gebraucht. Das ist schön, dass du da bist. Ich bin doch immer da. Immer bin ich bei dir. Ja. Wo soll ich denn sonst sein? Oh, ich hole uns mal eine Zigarette. Das ist richtig. Hier. Ja, komm wieder ins Bett. Komm hier. Burkhard, ich habe Vertrauen zu dir, das weißt du. Aber was machen wir jetzt? Du machst gar nichts. Nein, ich muss rausfinden, wie viel Gralsam überhaupt weiß. Was war denn dein Eindruck? Ja, dass er mit Steurer ein Männergespräch über meine Mutter hatte. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also das Wort Steuerhinterziehung ist nicht gefallen, was? Ich möchte dich was fragen, Burkhard. Ja, bitte. Sicher. Hast du es wirklich nötig gehabt, dich auf Steuergeschichten einzulassen? Aber Kindchen, ich musste uns einen Konkurrenzvorteil sichern. Die Bank hat abgewinkt, als ich damals mit der Kreditforderung kam. Die Offerte von Terzani war wie ein Rettungsring. Ich musste ganz einfach zugreifen. Woher kennst du ihn überhaupt? Terzani, nur von der Messe. Ach, er wird dir das Angebot doch nicht auf dem Messestand gemacht haben. Nein, wir sind noch in einer Bar gewesen. Ah, ein Herrenabend. Naja. Du hättest mich immerhin fragen können. Also, versteh das jetzt bitte nicht falsch. Du Kindchen, das hätte dich bloß belastet. Ich hatte das Gefühl, das muss ich jetzt auf meine Kappe nehmen. Silvia, letzten Endes ging es um die Frage, was mache ich mit deinem Werk? Die Vorstellung, dass du dein Erbe verlierst, dass ich, also ich, dein Erbe verspiele, verplempe oder jedenfalls nicht retten kann, das hat mich wirklich in Panik versetzt. Vielleicht bin ich kein so formidabler Mann wie dein Vater, vielleicht fehlt mir ganz einfach irgendwas und vielleicht kann ich dir nie die Geborgenheit und die materielle Sicherheit bieten, die er dir geboten hat, aber liebes ich. Ich wollte es wenigstens versuchen. Immer vergleichst du dich mit meinem Vater. Ja, sicher. Ich tue das nie. Weißt du das? Ist dir das klar? Ja, ich tue das. Das ist vielleicht ein Fehler. Wenn das Werk nicht zu halten ist, dann ist es eben nicht zu halten. Wir haben immer noch mein Gehalt. Okay. Aber Kindchen, ich habe die Direktion nicht übernommen, um dich vor den Konkursrichter zu führen. Du, das wäre mir schrecklich. Hier haben Sie gefeiert. Anne, was soll's? Ich weiß doch, wie ein Pausenraum aussieht. Gralsam hat Bier ausgegeben. Zwei Kästen insgesamt für die paar Leute. Und dann ist der Boss auch noch gekommen in der Cognacflasche. Das ist doch auffällig, oder? Ein freundlicher Mensch. Was soll daran auffällig sein? Nun komm doch mal raus aus deiner Lethargie. Die Leute haben alle einen weiten Weg nach Haus. Ja. Fast alle fahren mit dem eigenen Wagen. Hm? Und trotzdem dröhnt der Chef ihnen bedenkenlos eine Flasche Hochprozentigen in die Birne. Mhm. Komm mal mit. Sogar auf der Karte hast du was. Der Regen macht mich noch ganz krank dieses Jahr. Es ist, wie es ist. Du Brabazin, alter Mann. Also, das sind die überdachten Stellflächen. Links 5 und rechts 5. Und dazwischen ist asphaltiert. An dem Abend waren alle Stellflächen besetzt. Das stimmt. Ich habe rumgefragt. Kannst dich darauf verlassen. So, und hier stand Gralsams Privat-PKW. Ob er hier stand oder drei Linien weiter, was macht denn das, Anne? Aber niemand hat geglaubt, dass Gralsam seinen Wagen an diesem Abend noch bewegt. Er war einfach zu besoffen. Vom Bier schon. Und dann hat der Haupt ihm noch zusätzlich den Cognac geradezu aufgenötigt. Und er hat ihn zugleich mehrfach ermahnt. Sie fahren heute nicht mehr, Gralsam. Der ist nicht nur umgänglich, der ist doch verantwortungsbewusst. Gralsam ist aber doch als erster weggefahren. Jetzt denk dich doch mal in die Situation rein. Links und rechts und gegenüber PKWs, ja? Gralsam fährt also vor und schlägt aber scharf nach rechts oder links ein. Und trotzdem kriegt er die Kurve nicht. Er muss zurücksetzen. Ich denke, er hat zweimal zurücksetzen müssen, bevor er rauskam. Vielleicht hat der Steurer erst beim zweiten Mal überfahren. Steurer hätte ihn durch Zuruf gewarnt oder wäre ganz einfach beiseite gesprungen. Er war seit 15 Uhr nicht mehr auf dem Gelände. Um 18.30 Uhr ist Gralsam hier gestartet. Also 3 Stunden lang ist Steurer unsichtbar. Und dann auf einmal kommt er zurück, bloß um sich überfahren zu lassen? Zufälle sehen oft komisch aus. Hinterher. Borowik, weißt du, was du bist? Sag's nicht. Morgen tut es dir leid. Der typische zweite Mann. Du willst gar nicht unser Chef werden. Aus Angst vor der Verantwortung. Du lässt Sigurd kampflos gewinnen, du feiger Hund. Gib doch wenigstens zu. Ich hab so auf dich gesetzt. Abschließend, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen also jetzt mit Bestimmtheit sagen, dass Steurer nicht ertrunken ist. Er wurde überfahren. Die Spuren am Körper sind eindeutig. Aber das Labor behauptet, an der Kleidung fänden sich nicht die typischen Spuren, die zurückbleiben, wenn einer angefahren wird, hart auf den Boden prallt und sich eventuell überschlägt oder ein Stück weit mitgeschleift wird. Ich habe nur die Leiche untersucht, nicht was sie anhatte. Herr Doktor, ist er von dem Auto angefahren und weggeschleudert oder bloß überrollt worden? Er hat Brüche und die typischen Quetschungen, also ist er überrollt worden. Und er hat ein gebrochenes Genick, also müsste er zuvor angefahren und weggeschleudert worden sein. Die Spurensicherung meint nein. Also darf ich die Kollegen mal um etwas aktivere Mitarbeit bitten. Ja? Streckt deine Finger hoch, wenn er sich meldet. Ja, Sie Gott. Lernt man das in der Schule? Ich möchte auf den Bericht von Borowik hinweisen. Der Bericht ist von mir. Warum hat ihn dann Borowik unterschrieben? Nun kabelt euch nicht schon wieder. Worum geht es? Also aus eurem Bericht geht klar hervor, dass Karlsam lügt. Er tut so, als ob er mit der Tötung des Steurer irgendwie zu tun hätte. Das war der älteste Trick der Welt. Der deckt irgendwen. Den wahren Schuldigen vermutlich. Er selber kann Steurer gar nichts getan haben, weil es nicht denkbar ist. Aber das habe ich schon mehrfach erwähnt. Steurer kann nicht auf dem Werksgelände überfahren worden sein, meinst du? Ja. Weil er nicht auf dem Werksgelände war, sonst hätte ihn jemand gesehen. Mhm. Und er kann zwar außerhalb überfahren worden sein, aber kaum von Gralsam. So ein Zufall wäre geradezu unwahrscheinlich. Richtig. Was schlägst du vor? Festsetzen den Mann und verhören. Sigurd, ich hab ihn verhört. Und das ist kein Einwand. Wir können nachfassen. Allermindestens muss Gralsam beschattet werden. Wen deckt er und warum? Ach, das sind wieder diese aufwendigen Veranstaltungen. Gib mir eine Nase zur Unterstützung und ich organisiere dir das. Also gut, Sigurd. Und ich frage nicht, wie. Wiedersehen. Borowik. Ja? Hast du noch einen Moment? Ja. Ja? Die Kriminalpolizei will dich sprechen. Mich? Guten Tag. Guten Tag. Mich kennen Sie ja schon, Frau Greiling. Das ist Hauptkommissar Borowik. Würden Sie uns bitte mit Ihrer Frau Mutter alleine lassen? Komm, Anka. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Ja, danke schön. Dankeschön. Ja. Wir hätten vor allem eine Frage, Frau Greiling. Ja? Was für eine Beziehung hatten Sie zu Herrn Steurer? Die Tür ist zu? Ich habe sie selber zugemacht, ja. Er war mein Liebhaber. Schönen Dank für Ihre Offenheit. Sie können sich denken, dass wir nicht aus Indiskretion solche Fragen stellen. Warum soll Ihre Tochter es nicht wissen? Meine Tochter war ein Vaterkind, wie viele Mädchen. Sie nimmt es mir übel, dass ich mein Leben genieße, seit mein Mann tot ist. Vorher haben Sie es nicht genossen? Er hat immer bloß gearbeitet. Von mir hat er erwartet, dass ich zu Hause sitze und Hof halte. Nein, ich hatte kein schönes Leben in meiner Ehe. Tja, aber wenn die Arbeit sich lohnt, wenn man ein großes Werk entstehen sieht, Frau Greiling. Schwierigkeiten hat man entstehen sehen. Die Textilindustrie ist doch mit vollen Segeln in einen Schrumpfungsprozess gefahren. Noch in den 70er Jahren hätten wir mit plus minus null verkaufen können. In der Schweiz hatten wir 3 Millionen liegen. Wir wären wohlhabende Privatiers gewesen. Und was macht mein Mann? Er muss auch diese letzte Reserve noch in den Betrieb stecken. Ich habe ihm das nie verziehen. Niemals. Was war der Standpunkt Ihrer Tochter? Also, Borowik, das ist doch wohl klar. Wie? Sie hat angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Ihre Kollegin sieht das ganz richtig. Papi, lass uns durchhalten, hat sie gesagt. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, auch meine Tochter war gegen mich. Ich stand allein. Die Vernünftigen stehen oft allein. Ist es nicht so? Mhm. Wahrscheinlich. An der Universität hat sie dann ihren Mann kennengelernt. Er war Assistent bei einem Professor. Ach, ich habe den Namen vergessen. Moment mal. Er war nicht selber Professor? Der? Nee, Assistent. Das Praktische lag ihm mehr. Angeblich. Angeblich heißt, Sie bezweifeln seine Begabung fürs Praktische. Den Schrumpfungsprozess haben andere auch überstanden, nicht nur wir. Aber fragen Sie mal Silvia. Die wird Ihnen erzählen, ihr Burkhardt sei ein einsames Genie. Sie hat immer einen starken Mann gebraucht, dem sie sich unterordnen konnte. Erst war es ihr Vater, jetzt ist es ihr Mann. Ich bin anders. Meine Schwiegermutter würde doch niemals einen Dolph Steurer heiraten. Was ist das für ein Schwachsinn? Dolph hat gesagt, er lässt sonst den ganzen Betrieb hochgehen. Ja, wie denn? Hm? Na komm, Sie gerade sagen. Was hatte Ihr Kollege angeblich gegen uns in da? Er hat gesagt, er hätte die Augen immer weit aufgemacht, wenn er in Mailand aufzulanden hatte. Ja und? Was hat er gesehen? Den Dom? Der Terzani hätte gar keine Fabrik, sondern bloß ein Warenlager. Aber Terzani, der produziert nicht da, wo er ausliefert. Das ist alles. Ihr Kollege war ganz einfach ein Angebergreiser. Trotzdem ist es richtig, dass Sie mit Steurers seltsamen Drohungen zuerst zu uns gekommen sind. Ich will ja nicht, dass meine Schwiegermutter auch nur am Rande in die Ermittlung reingezogen wird. Nicht mehr die Jüngste, müssen wir ein bisschen auf sie aufpassen, dass sie sich schont und letzten Endes wieder berappelt nach diesem Schock. Aber jetzt hat die Polizei mich in Verdacht, Herr Haug. Morgen kommt meine Frau aus der Klinik mit dem Kind. Arbeiten kann sie nicht mehr in der ersten Zeit. Das hängt alles an mir. Was passiert, wenn die mich einlochen? Wo kommt dann die Kohle für den Haushalt her? Lassen Sie meine Schwiegermutter aus der Sache raus, Karlsson. Ja? Sie werden sehen, ich bin ein großzügiger Mensch. Was sagen Sie so? Lassen Sie meine Schwiegermutter raus. Die fragen nicht gerade freundlich im Verhör. Hm. 10.000. Also gut. Und wusch hat er sein goldenes Kugelschreiberchen gezogen und wusch hat er sein Scheckbuch gezogen. Und nicht nochmal wusch sagen, Sigurd. Er hat gehaltsam einen Scheck ausgeschrieben. Hagen. Ja. Wenn Haug als Geschäftsmann einen Scheck schreibt, muss es sich um eine legale Zahlung handeln. Irrtum. Sie haben die Köpfe zusammengesteckt und getuschelt. Und dann hat Haug den Scheck in kleine Fetzen gerissen und die Fetzen im Aschenbecher verbrannt. Er hat nicht zufällig dich gesehen und deshalb den Scheck zerrissen. Es gibt Fehler, die können passieren und es gibt Fehler, die können nicht passieren. Jedenfalls mir nicht. Nein. Bring ihn rein, Sigurd. Also los, da brauchst du eine Einladung, ja? Das ist dein Zeuge, Sigurd. Alles komm rüber mit der Kohle. Ich kann das einfach nicht ab. Was hat er dem Mann zu tun? Ruhe im Puff. Aber ich muss wohl nachhelfen, gemeinsam. Es ist ein Patengeschenk. Ein Patengeschenk? Ja, was bin ich denn da zu Tränen gerührt? Erzähl mal, hier. Zehntausend? In 500-Markscheinen. 10.000 in 500-Markscheinen. Damit Sie uns was nicht sagen, Greisam. Ja. Unter diesen Umständen muss ich wohl noch mal was im Kamin nachlegen. Danke, wir frieren schon nicht. Ihr fangt am besten gleich mit dem Mannschrank an. Tut mir leid, Herr Haug. Keine Ahnung, bin schon dran. Was suchen Sie eigentlich genau? Herr Haug. Ja. Sie können doch von Karlsson nicht erwarten, dass er wegen 10.000 Mark einem Polizeiverhör widersteht. Wir wissen jetzt, dass Steurer in Mailand regelmäßig Textilien für Sie abzuholen hatte. Und zwar hat er sie aus einer Lagerhalle abgeholt, nicht aus einer Fabrik. Das fiel ihm auf. Das behauptet Karlsson. Uns führt das zu einer interessanten Frage. Haben Sie eigentlich je einen Pfennig Zoll- oder Einfuhrumsatzsteuer für diese Importe bezahlt? Na, Einfuhren aus EG-Ländern sind frei. Aber Einfuhren aus Drittweltländern sind es nicht. Und wenn diese Textilien nicht in Mailand produziert worden sind, sondern zum Beispiel in Korea oder in Hongkong, ja, dann wären doch Zoll- und Steuerabgaben in Millionenhöhe fällig gewesen. Es steht überall drin, Made in Italy, styled by Terzani. Ein Fall von Etikettenschwindel, Herr Haug. Jedenfalls war Steurer dieser Auffassung. Er hat Karlsson von seinem Verdacht erzählt. Von Karlsson wissen wir jetzt davon. Ein Verdacht ist schließlich kein Beweis. Du, Hagen, schaust du mal her? Ja. Bankauszüge, ein ganzer Pack, mehrere Jahrgänge. Eine Schweizer Bank, ja, wie finde ich denn das? Das sind Ersparnisse. Aha. Protokoll unterschrieben? Jede Seite einzeln, wie es sich gehört. Also Hagen, für mich ist das der dümmste Entlastungsversuch des Jahrhunderts. Ein Berufsgeld aus Mailand. Ah, keine besonderen Kennzeichen, sieht aus wie ein x-beliebiger Papagallo, mittelgroß, schlank und schwarzhaarig, Vorname Alfredo, Nachname unbekannt. Ich glaube ihm diesen Alfredo Hagen. Und warum? Ich traue Haug nicht zu, dass er selber einen Knüppel nimmt und... Ja, das liegt nicht in seinem Charakter. Lieber Kollege, zuerst hast du gesagt, Gralsam muss der Täter gewesen sein. Und warum? Du hast es gespürt. Du hast es aus einem ausweichenden Tonfall herausgehört. Hm? Ich bin für Beweise, Hagen. Intuition reicht mir nicht. Mein Name ist Borowick von der Kriminalpolizei. Sagen Sie, wo finde ich Ihren Zentralcomputer? Wie bitte? Naja, ich brauche den Herrn oder die Dame, der oder die alle Buchungen betreut und überwacht. Mittels Computer nehme ich an. Auslandsflüge oder Inlandsflüge? Ich. Ankunft oder Abflug? Ich checke. Ich versuche zu checken. Eine Ankunft aus dem Ausland. Bitte kommen Sie mit. Sie spürt, dass etwas nicht stimmt, das feinfühlige Tier. Jetzt sehen Sie sich bitte diesen Computerausdruck an. Castellani, Alfredo, Alitalia. Und das Datum hier? Und die Uhrzeit da? Ja, ich sehe. Es ist der Tag, an dem Steurer ermordet wurde. Und zwar genau etwa 2 Stunden vorher. Castellani kann also bequem zum Werk rausgefahren sein. Es stimmt alles, Frau Haug. Das ist unfassbar. Und leider nicht. Ich habe vorher noch mit Interpol Kontakt aufgenommen. Die führen in ihren Akten tatsächlich einen sogenannten Knüppelmörder. 4 Morde in 3 Jahren. Immer derselbe Modus operandi. Genickbruch durch Knüppelschlag. Nur den Namen wusste man nicht. Ja, Interpol ist ihrem Mann geradezu dankbar, dass er diesem Phantom einen Namen zugeordnet hat. Jetzt kann eine gezielte Fahndung anlaufen. Ich glaube das nicht. Burkhardt ist nicht... Er ist nicht der Mensch, der in Mailand einen Berufskiller anfordert. Naja, er sagt, er hat Hilfe angefordert. Wollen Sie selbst mit Ihrem Mann sprechen? Die Sache ist doch vollkommen klar, Hagen. Er hat Steurer umgebracht und die Leiche bei den offenen Stellplätzen abgelegt. Nein, ich kann nur sagen, ich habe diesen Alfredo in mein Büro gebeten, wo Steurer schon wartete. Und dann habe ich die beiden allein gelassen. Ich dachte, der Tarzani hat einen Verhandlungspartner für Steurer geschickt. Ich habe doch nie wissen können, dass der Tarzani Steurer umbringen lässt. Womit hatten Sie denn gerechnet? Ja, dass dieser Alfredo Geld mitbringt. Und dass er Steurer bestechen würde. Das habe ich erwartet. Also Sie riefen Tarzani an und sagten, Steurer verdächtigt Sie und erpresst mich. Ja? Also bitte, Herr Haug. Er sagte, ich schicke Ihnen jemand. Ja, nämlich einen Killer. Nein, das hat er nicht gesagt. Das wusste ich erst, als ich wieder in mein Büro kam. Da sah ich, dass Steurer tot war. Ich war entsetzt. Demnach ist Tarzani der Drahtzieher. Ist Tarzani der Boss? Ich bin doch bloß ein kleines Rädchen im großen Getriebe. Tarzani hat alle diese Scheinfirmen aufgezogen. Auf 14 sind wir inzwischen gekommen, Hagen. Alles keine Fabriken, ja? Sondern praktisch Lagerhäuser mit einer Nähmaschine. Da wurden Hongkong-Textilien mit europäischen Etiketten ausgestattet. Sie machen Tarzani sehr groß, Herr Haug. Und sich selber sehr klein. Du, Hagen. Kommst du mal? Was ist denn? Borowick will dich sprechen. Später. Es ist wichtig. Na schön. Entschuldigung. Das können wir nicht hier auf dem Flur abmachen. Gehen wir in mein Büro. Bitte schön. Danke. Bitte setzen Sie sich, Frau Haug. Danke. Also, Borow, wo ist dieser Computerausdruck? Hier. Ein dritter Eintrag von oben. Tja. Und Interpol bestätigt die Existenz eines sogenannten Knüppelmörders. Er ist aktenkundig. Sie fahnden jetzt nach Castellani. Oh, es gibt da einen Kontoauszug, den konnten wir uns bisher gar nicht erklären. Ach, komm doch bitte mal mit rüber zu Sigurd. Ja. Bis gleich. Mhm. Ja, schön säuberlich geordnet. Er flog nach London. Mhm. Taxi zu Jones Textiles Limited. Ja. Quittung über eine Restaurantrechnung. Ihr habt da alle gemeinsam getafelt für 134 Pfund. Warte, Respekt, das muss auch ein gutes Essen gewesen sein. Ja, sicher. Ich habe die anderen Firmen gelegentlich besucht. Ja, ja, hier, ja. Hier ist ja alles da. Ihr Besuch in Amsterdam bei Wannem & Co. Hm? Ihr Besuch in Norwegen, in Spanien. Jede von diesen 14 Scheinfirmen haben Sie besucht. Herr Hagen, ich halte ihm gerade die Spesenquittungen vor. Ja, ich habe auch einen Vorhalt, Herr Haug. Ja, bitte. Also anscheinend gibt es wirklich einen Berufskiller namens Alfredo Castellani. Und er ist auch am Mordtag hier eingeflogen. Was, wie bitte? Augenblick, Sigurd. Aber die Frage ist jetzt, wer hat diesen Mann bezahlt? Terzani. Alles schiebt er auf diesen Terzani. Und wieso haben dann Sie alle diese Scheinfirmen besucht? Und diese Flüge selber bezahlt? Und die Herren und Damen in teuren Restaurants und Nachtclubs hier auf ihre Kosten freigehalten. Bitte, Sigurd, ja? Herr Haug, sehen Sie sich doch mal diesen Kontoauszug an. Sie haben 30.000 Mark von Ihrem Lugana-Konto an Herrn Terzani überwiesen. Ja, er hatte mich um ein Darlehen gebeten. Ach, der große Euro-Schwindler Terzani, der Drahtzieher, der muss seine Marionette Burkhard Haug um ein Darlehen bitten. Es war seine Art, uns manchmal zu erpressen. Ich verstehe. Aber bitte beachten Sie das Datum auf dem Konto. Also, darf ich das bitte auch mal sehen, ja? Hier, Sigurd. Das ist der Stempel von... Hey. 3 Tage, bevor Alfredo einflog. Bevor Störer umgebracht wurde? Herr Haug, Sie selber sind der große Drahtzieher, der eine Kette von Scheinfirmen über ganz Europa gespannt hat. Die ganze gigantische Aktion zum Zweck der Steuerhinterziehung, die haben Sie sich ausgedacht. Und den Killer haben auch Sie bezahlt. Nicht der Zahn. Ich streite alles ab. Ich sage gar nichts mehr. Ich will einen Anwalt sprechen. Sie reicher Sack, ich kann Ihnen prophezeien. Sigurd, bitte. Was heißt hier Sigurd, bitte? Der lügt doch, wie er es braucht. Diese Krake hat ganz Europa mit Fangarmen überzogen. Und ich zahle jeden Monat aber hunderte Mark Steuern, wie ein Idiot. Das ist doch nicht so lang. Da lacht er noch drüber. Jetzt reiß dich aber zusammen, ja? Herr Haug, wollen Sie Ihre Frau sprechen? Na klar, pack ihn noch in Watte. Entschuldige dich noch, dass die Welt so grausam zu ihm war. Komm, Sigurd. Komm. Anne, bring die Frau jetzt rüber. Naja, ich verschwinde auch gleich. Es ist aus, Herr Haug. Ich gebe überhaupt nichts zu. Bis zu einem gewissen Grad kann ich Sie durchaus verstehen. Man investiert sein Leben in seine Arbeit. Und trotzdem steht man eines Tages vor dem Nichts. Naja, mein Kollege Müller wird demnächst hier Chef. Was soll ich jetzt tun? Unter einem Vorgesetzten Müller kann ich nicht weiterarbeiten. Was tut ein Profi in so einer Lage? Ja, bei Ihrer Berufserfahrung? Sie könnten eine Privatdetektei eröffnen. Oder gehen Sie doch als Sicherheitsfachmann in die freie Wirtschaft. Man verzweifelt, Herr Haug. Auch Profis sind nicht aus Stahl und Eisen. Ich bin's jedenfalls nicht. Seit Wochen hänge ich durch. Weil ich einfach keinen gangbaren Ausweg sehe. Als Sie die Greiling Textil übernahmen, war das Werk Ihre Chance, Ihre Hoffnung. Aber es hat sich in eine Falle verwandelt, aus der kamen Sie nicht mehr raus. Sie tun mir leid. Ja, bis zu einem gewissen Grad, wie gesagt. Ja? Frau Haug. Tja. Nein, ich lasse Sie jetzt einen Moment allein. Oh, Burkhard. Warum nur? Warum? Tja. Eins musst du wissen, Kind. Ich habe mir nie weniger Mühe gegeben als dein Vater. Und das blöde Werk. Auf dich ist es mir immer nur angekommen. Weißt du, meine Mühe, die hat sich gelohnt. Ich habe letztlich nicht weniger Erfolg zu verzeichnen als dein Vater. Unsere Reservetanks sind voll. Ich meine das Lugano-Depot. Du bist zeichnungsberechtigt. Kind, nicht? Du musst nur hinfahren, musst dein Passwort zeigen, dann verfügst du über Millionen. Die Steuernachzahlung begleichst du mit Leichtigkeit. Dann steht das Werk wieder so stabil da wie früher. Mich entlässt du selbstverständlich der Form aber. Dann übernimmst du die Geschäftsführung zu dich selber. Ja. Aber Burkhard, was wird aus uns? Du musst jetzt sehr professionell denken. Es kann lang dauern, bis du mich wieder siehst. Du hast Steuerer tatsächlich. Du hast ihn. Ich hab den Bankrott abgewendet. Sylvia, vergiss das nie. Du kennst mich nicht. Warum kennst du mich so wenig? Borowik. Ja? Komm schnell ins Büro von Hagen. Wieso? Was ist denn los? Komm. Hagen, sag es nochmal. Sag du es ihm, er glaubt es sonst nicht. Ach was. Lass mich bloß in Ruhe, ja? Ich bin sauer. Ich bin stocksauer. Das BKA hat seine Planstelle gestrichen. Bitte? Schau dir mal Sigurds Gesicht an. Ich wäre euch ein gerechter Vorgesetzter gewesen. Tut mir leid für dich, Hagen. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha